1 live. 4. Ich möchte dir und euch einen wunderschönen guten Abend wünschen zu 1Live 4 mit mir, Klaus 4, 3 Stunden Musik, innerhalb derer ich unter anderem auf die amerikanische Band Bitch Magnet zurückgreifen möchte, die sich für einige wenige Konzerte neu formiert hat. Dann gibt es eine wunderschöne Box des Kölner Plattenlabels Sonic. Und ein Mann hat sich nach 24 Jahren zurückgemeldet mit einem neuen Soloalbum. Sein Name ist Pyrolator. Er kommt aus Düsseldorf. Einige von euch werden ihn kennen, denn er glänzte in all den vielen Jahren natürlich nicht nur mit eigenen Soloalben, von denen es im Übrigen gar nicht so fürchterlich viele gibt, sondern Kurt Dahlke, der Mann, der hinter dem Pyrolator steckt, hat auch das Düsseldorfer Atatak-Label bereits Ende der 70er Jahre mit gegründet und darüber hinaus etliche Produktionen, Remixe veranstaltet. Insbesondere über Remixe ist er der Clubmusik relativ nahe gekommen, was sich auf seinem neuen Album Neuland niederschlägt. Bedauerlicherweise habe ich das in der Woche oder in den 2-3 Wochen, wo es ganz heiß war, sprich veröffentlicht wurde, aus irgendwelchen Gründen übersehen. Das Album stammt aus dem Monat Oktober. Moosbewachsen ist es dadurch natürlich noch nicht. Und es gibt etliche Gründe, etwas daraus zu spielen. Von meiner Seite aus. Hamtramck ist ein Titel, den ich aus diesem Neuland-Album von Pyrolator hier zunächst spielen möchte. Und der öffnet dann die Show auch. We'll be right back. Wir sind hier bei 1Live4, Coolie G, auf den letzten Sekunden gewissermaßen mit dem Titeltrack ihrer neuen 12er Landscapes. Davor der Amerikaner B. Bravo, über den und dessen Label und einiges mehr ich mich gleich noch auslassen möchte. Gleich heißt, dass ich gerne zuvor die neue 12er des Essener Hausproduzenten Manuel Tour spielen würde. About to Fall, hier kommt sie.

1, 2, 4, 8 Minuten neues Material von Manuel Thur aus Essen, das wir hier auf den letzten Metern gewissermaßen hören. About to Fall ist die A-Seite seiner neuen 12er, die ich jetzt, was die letzten Tage betrifft, ungefähr zum 10. oder 12. Mal höre. Ein überragendes Piece mit wunderschönen Sounds, die dem ganzen Track so etwas Entrücktes, Verklärtes geben. About to Fall, Manuel Thur. Davor Coolie G und davor der mir bisher nicht bekannte B. Bravo aus den USA, von dem ich Musik aus seiner Kiss and Tell EP gespielt habe, die bereits Ende Oktober erschien. 5 wunderschöne, stark Synthesizer gefahrene Tracks im Bereich Boogie Soul Future Funk, also einem Genre, das ich hier ja nun seit geraumer Zeit auch sehr gerne spiele. Ich hätte diese B Bravo auch schon Ende Oktober spielen können. Ich habe geschlafen. Mir hat nämlich ein englisches Label diese EP gewissermaßen als Download geschickt, aber die entsprechende Mail habe ich schlicht und ergreifend übersehen. Und damit ging das alles los. Denn jetzt bekam ich von diesem englischen Label Company zu sagen, wäre vielleicht besser, sind 3 Typen aus London, die nennen ihre Company Earnest Endeavors. Vor wenigen Tagen eine neue Mail, ich bin bei denen seit geraumer Zeit im Newsletter-Verteiler. Und mit dieser Mail wiesen sie mich auf eine Veranstaltung hin, die jetzt am Mittwoch, 7. Dezember in London steigt. Die 3 versteifen sich durchaus nicht nur auf Konzerte, sondern auch auf Ausstellungen und veröffentlichen gelegentlich auch auf ihrem Label mal Musik. Das sind so die 3 Standbeine. Und jetzt am Mittwoch steigt in London eine Show. Darüber wurde ich also informiert. Mit dabei ist die Dark House Family, die ich bisher auch noch nicht kenne, von der es dem Vernehmen nach in naher Zukunft auf Earnest Endeavors Musik geben soll. Und dann erstmals in England und vermutlich wohl auch erstmals in Europa ein Typ, der mir in diesem Jahr durchgegangen ist aus den USA, Arab Music. Ich spreche dieses Arab etwas gedehnt, weil er sich damit Doppel-A schreibt. Ein ganz junger Amerikaner, der in verschiedenen Szenen gefeiert wird als jemand, der meisterhaft mit der Drum Machine MPC, ich habe mir die Ziffer, die Nummer aufgeschrieben, irgendwo, die liefere ich gleich nach. Das ist die MPC 2500. Mit dieser Drum Machine exzellent umzugehen weiß. Nun gut, jetzt hatte ich diesen Namen Arab Music, war jetzt nicht so fürchterlich neugierig, stieß aber durch einen weiteren Zufall auf eine in England veröffentlichte neue Single des Duos The Big Pink. Die heißt Stay Gold. Und stellte zu meinem Erstaunen fest, aha, da gibt es auch einen Remix, na siehe da, der stammt von Arab Music. Jetzt gibt's auch in Deutschland bereits eine Single von The Big Pink, allerdings einen anderen Song, der wollte mir nämlich auch gar nicht so recht gefallen, im Januar das neue Album der beiden. Na gut, habe ich mir den Remix von Arab Music mal angehört, fand den großartig. Dazu die Veranstaltung Arab Music am Mittwoch, erstmals wohl in Europa, zumindest aber in London. Und da bin ich doch so neugierig geworden und habe mir sein Album, das in diesem Jahr erschienen ist, angehört und schlussendlich auch besorgt, weil ich es hochinteressant finde. Es heißt Electronic Dreams. Es ist wirklich sowas von Dream, also traumhaft. Es ist teilweise sehr langsam, fast schon Dubstep-artig getaktet, kommt mit Fluten von tranceigen Synthesizern daher, driftet gelegentlich auch mal in so eine leicht plüschig wirkende Disco-Welt. Man wäre geneigt, zum Beispiel die Norwegerin Annie zu assoziieren, und überhaupt leistet dieses Album jede Menge. Es ist natürlich auch kitschig. Also aus diesen Komponenten und diesen Kontrasten setzt sich das alles zusammen, was ich jetzt im Folgenden dann auch spielen möchte. Zunächst ein Titel aus diesem Electronic Dreams betitelten Album von Arab Music. Vielleicht gibt's ja tatsächlich einige, die ihn auch noch nicht kennen. Und dann möchte ich natürlich den Arab Music Remix von der The Big Pink Nummer Stay Gold hinterher schieben. Music. Thank you. Wir sind hier bei 1Live4. Der gerade gehörte Titel stammt von dem kanadischen Duo New Look, das vor kurzem sein selbstbetiteltes Album veröffentlicht hat. Und so mit dem üblichen Wenn und Aber schien der Titel, den ich gespielt habe, mir in der Reihe der zuvor gehörten Tracks so zumindest halbwegs verantwortbar zu sein. Das Hauptaugenmerk möchte ich aber auf die zuvor gehörte Nummer hören. Innerhalb der 3,5 Minuten wurden wir unter anderem auch Zeuge einer kurz eingeblendeten offensichtlichen Fußballreportage. Diese Formation, ein Duo aus Schweden namens JJ, mit ihren verwaschenen, verblasenen Balearic-Beats, ist mir im Laufe dieses Jahres in der ersten Jahreshälfte live erstmals unter die Augen gekommen und ich habe nach meiner Erinnerung bei keiner Show in diesem Jahr dermaßen mit offenem Mund und geweiteten Augen, unmittelbar übrigens auch in der ersten Reihe gestanden, wie bei diesem schwedischen Duo namens JJ, dessen Alben bisher in größter nur denkbarer Obskurität veröffentlicht worden sind. Hinterher, da einiges mir zu beschaffen war, gar nicht so leicht. Wer da mal Lust hat, denen hinterherzusteigen, dieses JJ ist nichts anderes als JJ, also der Buchstabe zweimal in einer Linie. Und das aktuelle Album heißt JJ Number 3, aus dem ich eben Musik gespielt habe. Irgendwie war es mir wieder in den Sinn gekommen, nachdem ich mich dann doch auch eine Zeit lang mit Rap Music entsprechend beschäftigt hatte. Hier kommt Dubstep, Together. leader won't be shot, he will be stoned with stone. And the blood grind blood, and the blood grind run. Blood up tone, and blood down tone, and blood run down. Blood in the woods, and the blood in the country. Marcus Garvey word. Bevor ich hier weitermache, ganz kurz nochmal ein, zwei Bemerkungen zur eben gehörten Nummer von dem Briten Gary Clale, die nun auch schon 20 Jahre auf dem Rücken gewissermaßen hat. Vor kurzem erschien in Deutschland eine wirklich wunderschöne, handgepickte, ausgelesene, das ist etwas schräg formuliert, Compilation, mit der das britische On New Sound Label gewissermaßen seinen 30. Geburtstag beging. Der Labelkopf Adrian Sherwood und seine Electronic Dub-Jünger, die so unglaublich viel veröffentlicht und produziert haben, darunter eben auch den britischen Sänger Gary Clale, der Anfang der 90er Jahre eine ganz gute Phase hatte und in diesem Zeitraum unter anderem sein Album Emotional Hooligan veröffentlicht hat, aus dem ich eben nochmal einen Titel gespielt habe, nämlich einen, der vor falschen Führern warnt, vor False Leaders. Gary Clale eben gehört. Weitermachen möchte ich mit einer amerikanischen Band, die insbesondere Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre für sehr viel Furore sorgte. Drei Musiker mit einer immer irgendwie hochexplosiven Mischung aus Noise, aus Spuren ganz sicherlich von Grunge, eine unglaubliche Heaviness, aber auch ein Sound, der so leise daher knirschend kommen konnte. Bitch Magnet. Für einige wenige Konzerte haben sich die drei Musiker wieder neu formiert. Sie werden kurz vor Weihnachten das All Tomorrow's Party Festival in England spielen und kommen in diesem Zusammenhang für einen einzigen Auftritt nach Deutschland. Der findet am 7. Dezember, das ist der Mittwoch, im Kölner Club MTC statt. Gleichzeitig erscheint in wenigen Tagen das Vermächtnis gewissermaßen von Bitch Magnet, zwei Alben und eine EP aus jener Zeit eben, unter anderem produziert vom Nirvana-Produzenten Steve Albini, noch einmal als Box mit fürstlichem Booklet. Der erste Track erinnert an Bitch Magnet und soll natürlich auch auf die Show dieser Kultband am jetzt kommenden Mittwoch hinweisen. Hier sind sie mit einem Titel aus dem Amber-Album A Merry Cruiser. Der kommt. Mm-hmm. good place to sleep. Das Comeback der amerikanischen Band Bitch Magnet hier, A Merry Cruiser aus dem damaligen Album Amber. Der Übergang zur nächsten Nummer ist nicht ganz leicht. Hier kommt CJ Bolland, Belgien, mit seinem Track Camargue. Er ist es aber nicht im Original. Es gibt den Hang derzeit, gerade in der Drum-and-Bass-Szene, eine ganze Reihe von belgischen Tracks als Vorlage zu nehmen, zu remixen. Und diesen Remix hier haben Fred V und Graphics angestellt. Thank you. We'll be right back. keeps turning. Everyone gets everything he wants. I want, and for my sins, I gave me one. The heart keeps turning. Absolutely, God denied. Unless you were going all the way. For sure. The heart keeps turning. Vier, zwei Drum and Bass Tracks, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Camo and Crooked, eben gehört ein Duo aus Österreich, das mit dem aktuellen Album auf dem Londoner Hospital Label gelandet ist, dem Charts-Erfolge nicht fremd sind. Und genau auf die Charts zielt vermutlich Cross the Line, dieser extrem trancy und kommerziell ausgelegte Titel, den ich da eben gespielt habe. Das hier von höherer Wahrhaftigkeit, sehr soulig. Die Insiders sind das mit ihrer aktuellen 12er. Die heißt All the Way. 1-3-4, Feel It. Nach meinem Gefühl ein guter Track, ein neuer von Mr. Scruff, Feel It. Unser Mann aus Texas, VVV, Across the Sea, sein Album, daraus hier Among the Whispers. Wir sind hier bei 1Live 4. Seit mehr als 15 Jahren produziert die britische Crew Blue Martin Drum and Bass Tracks. Da sind etliche zusammengekommen in den Anfangszeiten, zumeist auf dem Label des Großmeisters LTJ Bookham. Good Looking heißt bzw. hieß dieses Label, sehr atmosphärische Tracks zunächst, die aber im Lauf der Jahre gerade im Bassbereich doch erheblich zugelegt haben, ohne, so sagen wir mal, ihren zumeist lichtdurchfluteten Charakter darüber verloren zu haben. Ich habe Blue Martin häufig für mich als Duo geführt und entsprechend auch angekündigt, muss aber feststellen, dass auf dem aktuellen Album definitiv drei Produzenten am Werk sind, sodass ich sie also künftig als Trio führen werde. Love is the Devil, so heißt das Album, aus dem ich hier gerade übrigens zum wiederholten Male einen Titel gespielt habe. Die drei sind nie in den Fokus, sagen wir mal, von hyper erhitzter Berichterstattung geraten. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass die Tracks eben am Ende des Tages in den Koffern vieler DJs gelandet sind. Blue Martin. Ich möchte jetzt weitermachen mit einem Briten namens Mickey Moonlight. Das ist so auf den letzten Metern des langsam auslaufenden Jahres aus meiner Sicht eins der richtig guten Alben, das jetzt Ende November soeben veröffentlicht worden ist. Dieser Mann, Mickey Moonlight, hat ein Album fabriziert, And the Time Axis Manipulation Corporation. So heißt das, ein langer Titel, und ebenso lang liest sich die Liste der beteiligten Gastmusiker. Ich werde den Teufel tun und jetzt hier ungefähr 15 Namen mitsamt der Gruppen und Bands, zu denen die normalerweise gehören, verlesen. Da würden wir ja morgen früh hier wahrscheinlich noch sitzen. Was aber unter der Regie von Mickey Moonlight auf diesem Album passiert, das sind hochinteressante, in oft alle nur denkbaren Richtungen schimmernde 3 bis 4 Minuten Tracks. Die können psychedelisch sein, die können unheimlich faszinierend grooven, die können tropikalische Aspekte so leicht mit sich führen, wie überhaupt dies ein sehr leichtfüßiges psychedelisches Werk ist, das aber, wie gesagt, auch den Dancefloor nie so ganz aus den Augen verliert und mit kleinen und Kleinst-Sounds oft schon, ja, wie könnte man sagen, so Cosmic Dancefloor-artig geraten ist. Mickey Moonlight, einen Titel aus diesem Album, das im Übrigen auf dem französischen Ed Banger-Label veröffentlicht worden ist, was ich deshalb erwähne, weil mich andere Ed Banger-Releases derzeit nicht so umhauen, sei es nun Mr. Oizo oder sei es Justice, aber das hier ist ein echtes Highlight. Mickey Moonlight.

Ganz kurz melde ich mich nochmal, bevor wir hier Mitternacht erreichen, die Infos und es dann weitergeht hier mit 1 Live 4. Wir haben gerade ein aus meiner Sicht wunderhübsch verdrehtes Stück Afro-Techno, wenn man so will, gehört, von einem mir bislang nicht bekannten Duo aus Portugal. Die beiden nennen sich Photons und haben jetzt soeben ihre EP Love Spectre veröffentlicht, aus der ich den Titeltrack gespielt habe und zudem auch las, dass ein, zwei weitere Aufnahmen in der jüngeren Vergangenheit auch hier und da schon für relativen Wirbel, insbesondere in Großbritannien, gesorgt haben. Photons. Auf der Spur des Panda-Bären, des Gold-Panda. Der Track hier im Hintergrund stammt von Luke Abbott, heißt Brasil und kommt im Gold-Panda-Remix. So viel mal dazu und ich sag bis gleich. Live. Infos mit Jessica Häusler um Mitternacht. Dämpfer für machthabende Partei Russlands. Afghanistan-Konferenz in Bonn. Und das Wetter ungemütlich. Bei den Parlamentswahlen in Russland hat die Regierungspartei von Ministerpräsident Putin deutliche Verluste eingefahren. Nach Auszählung von 2/3 der Wahllokale entfielen auf geeintes Russland 50% der Stimmen. In ersten Hochrechnungen hatte die Partei noch unter der absoluten Mehrheit gelegen. Bei der letzten Wahl 2007 gaben noch 64% der Wahlberechtigten ihre Stimme für die machthabende Partei in Russland ab. In Bonn wird ab dem Vormittag über die Zukunft Afghanistans beraten. Vertreter aus 85 Ländern und vielen Nichtregierungsorganisationen wollen Wege ausloten, wie es in Afghanistan ab Ende 2014 weitergehen soll. Dann wollen die USA und ihre Verbündete dort abgezogen sein. Eröffnen wird die Konferenz Bundeskanzlerin Merkel gemeinsam mit UNO-Generalsekretär Ban und Afghanistans Präsident Karzai. Schon am Abend hatte Bundesaußenminister Westerwelle die Delegationschefs zu einem Bankett geladen. Die SPD erneuert ihre Strukturen. Auf dem Bundesparteitag stimmten die Delegierten dafür, dass der Parteivorstand verkleinert und die Beteiligung der Mitglieder gestärkt wird. Die SPD erhofft sich unter anderem von der Reform, dass die etwa 10.000 Ortsvereine für neue Mitglieder attraktiver werden. Am zweiten Tag des Treffens stellen sich Parteichef Gabriel und Generalsekretärin Nahles sowie deren Stellvertreter zur Wiederwahl. In der Fußball-Bundesliga hat Schalke den Abstand zum Spitzentrio in der Tabelle verringert. Die Gelsenkirchener bezwangen Aufsteiger Augsburg mit 3:1 und sind jetzt auf Platz 4. Trainer Huub Stevens lobt sein Team. Ich glaube, das Publikum hat ein gutes Spiel gesehen und da geht es letztendlich um. Und wenn man sieht, welche Spieler das vermissen und dann Donnerstag gespielt haben und dann sehen, was wir heute wieder geleistet haben, Hut ab. Der HSV kämpft sich weiter aus dem Tabellenkeller. Dank eines 2:0 Heimsiegs gegen Nürnberg ist der HSV nun seit 6 Spielen ungeschlagen. Die Ergebnisse der zweiten Liga: Bochum gewinnt gegen Erzgebirge Aue mit 6:0 und Alemannia Aachen 1860 München trennen sich 2:2. 1 Live. Sektorwetter. Nachts regnet es häufig in der Früh im Bergland Schneeregen oder Schnee. Die Temperaturen gehen auf bis zu minus 2 Grad zurück. Die Schauer bleiben den ganzen Tag, weiter oben schneit, dazu in Dortmund 6 Grad, Arnsberg und Ratingen schaffen 7. Auch am Dienstag bleibt es trüb, nass und kalt. Stauschau. Alles frei. Eins live. Vier. Ich möchte zunächst weitermachen mit einem Album, aus dem ich zuletzt hier schon mehrfach etwas gespielt habe. Es stammt von dem Amerikaner Scott Hansen. Er nennt sich Tycho Dive, ist der Titel des Albums. Daraus hier ein kleines Piece Epigram. 1 Live 4. Manchmal ist das zumindest für mich schon ein wenig kurios, wie letztendlich die Abfolge bestimmter Tracks hier das Programm entsteht. Ich habe eben gespielt einen Titel aus dem Album des Amerikaners 10 Tricks Point Never, der mit seinem aktuellen Album Replica erstmals ins Licht einer größeren Öffentlichkeit gerät. Es ist etwas aufwendiger aufgenommen worden, außerhalb seiner Bleibe in einem richtigen Studio und zudem auch auf einem in An- und Abführung richtigen Label, / Vertrieb und so weiter und so fort. Man kommt eben besser dran und die Multiplikation des Ganzen ist besser. 10 Tricks Point Never ist ganz sicherlich kein Ambient-Musiker, wenngleich in seiner Musik wallende Akkorde gewissermaßen oft stehen bleiben, majestätisch und sich unglaubliche Weiten und Horizonte innerhalb seiner Musik auftun. Aber es gibt doch immer wieder Reibung, Störgeräusche, nicht zuletzt durch Samples herbeigeführt oder unruhig durch die Tracks flatternde Melodiefetzen, Arpeggios, die dem Ganzen eine Spannung geben und das Album unterm Strich sogar etwas spooky machen, also unheimlich. Und im eben gehörten Titel von 10 Tricks Point Never glaubte ich, ohne mir sicher zu sein, so etwas wie Kornett und oder aber Trumpet, also Trompeten, Klänge in der gedachten Ferne des Tracks gehört zu haben. Und irgendwie erinnerte der Sound mich an den Amerikaner Graham Haynes. Dann ging ich auf die Suche, um eine ganz bestimmte Platte von dem zu finden, die ich natürlich wieder mal nicht in die Finger bekam. Irgendwo muss sie aber sein, das Haus verliert ja bekanntlich nichts. Stattdessen stieß ich aber auf das Graham Haynes Album Transition aus dem Jahr 1995, das mir dann insbesondere mit dem gerade gehörten Titel so gut gefiel, als ich es flüchtig durchhörte. Harmonic Convergence ist der Track, den ich gerade gespielt habe, dass ich mir dachte, den möchtest du doch heute auch mal wieder spielen. Graham Haynes ist ein Kornett- und Trompetenspieler, ein guter, ein großer aus der New Yorker Szene hervorgegangen, Transition aus Mitte der 90er Jahre mit Musikern unter anderem wie zum Beispiel Vernon Reid, dem früheren Kopf der Band Living Color. So viel mal dazu. Ich mache direkt jetzt mal ansatzlos weiter mit dem Duo Johnson Alter und einem Track aus dem Album Mod. Thank you. Titel, den ich sehr mag, von Paul Wolford und Psychotron. Er heißt Stolen. Ich habe ihn, glaube ich, vor 2-3 Wochen schon mal gespielt, erscheint aber auch erst jetzt. So, hier mache ich mal einen ganz kleinen Break, ist ja auch schon ein bisschen spät geworden. Vor mir liegt eine Box, Inhalt, 2 CDs und eine DVD. Wenn ich mir die so betrachte, die visuelle Gestaltung dieser Box, dann schaue ich auf ein Cover, das ausschaut, als habe da jemand auf eine Wand, eine glatte Oberfläche, so farbflashartig gesprüht. Und über diese wunderschönen zerlaufenden Farben 5 Buchstaben gepinselt in schwarz, Sonic. Hinter dem Namen Sonic verbirgt sich der Name eines Kölner Labels, das im nächsten Jahr 2012 also seinen 15. Geburtstag feiert und anno dazumal gegründet worden ist von Frank Dommert und den beiden Mouse on Mars Protagonisten Andy Thoma und Jan Stefan Werner. Es ist typisch für dieses Label, dass der Geburtstag, der 15. im nächsten Jahr liegt, aber jetzt bereits im November nämlich die Box zum Jubiläum erschien, was so auf den ersten Blick keinen rechten Sinn machen will, denn manch einer wird sich denken, warum veröffentlichen die das nicht, wenn sie dann auch wirklich Geburtstag haben. Aber das ist eben typisch Sonic. Seit 15 Jahren, die Betreiber und auch die Künstler tun eigentlich nie so recht das, was man erwarten möchte. Ich habe mir eben so vorgestellt, man geht mit einem Fremden durch die eigene Stadt und deutet so auf verschiedene Clubs und sagt, da läuft Heavy Metal, da läuft House Techno, da läuft so Indie Strokes und solche Sachen. Man wird schwerlich einen Laden finden, wo man mit dem Finger hinzeigen kann und sagen kann, da läuft Musik von Sonic. Das ist eine Musik, die seit jeher so zwischen allen Stühlen sitzt, die sehr viel Witz versprüht, die lässig vieles mitnimmt, was zeitgenössisch passiert. Aktuell wäre das zum Beispiel unter anderem auch natürlich UK-Bass-Musik, die auf sehr interessante und verdrehte Art und Weise zum Beispiel bei dem belgischen Sonic-Artist DJ Elephant Power sich immer wieder bahnbricht. Aber eben anders, der eigene Weg. Ich möchte in den folgenden Minuten einfach mal ein bisschen Musik aus dieser Box natürlich spielen. Zusätzlich zu den 2 CDs und der DVD gibt es auch noch ein riesiges Booklet mit 36 Seiten, zahlreichen Informationen und auch Interviews zum Thema Sonic, zu der Idee und natürlich auch zu den Künstlern. Wen haben wir denn da als erstes? Ich würde gerne anfangen mit Mouse on Mars, der schlagende Beweis gewissermaßen, dass es außerplanetarisches Leben gibt. In diesem Falle eben eine Maus auf dem Mars. Und wenn es sie nicht wirklich gibt, dann gibt es zumindest Menschen, bei denen so etwas im Kopf existiert. Auch die Musik von Mouse on Mars, die meisten unter uns wissen das, ist getrieben von Kindlichkeit, von wilder Experimentierlust, aber auch von scharfer Beobachtungsgabe. Ich werde nie vergessen, wie ich zuletzt, das ist nun schon einige Jahre her, Andy Thoma und Jan Stefan Werner hier in diesem Studio auch mal zu Besuch hatte, anlässlich eines Interviews, und die beiden mir einen Eindruck bestätigten, der sich bei mir durch viele Tracks von Mouse on Mars hindurch so verfestigt hatte, nämlich, dass die beiden durchaus auch große Freunde der britischen Garage-Musik sind und sich das in ihren Beats, so leicht verdreht natürlich, immer auch mal wieder widerspiegeln kann. Ich habe ja einen Beitrag von Mouse on Mars aus dieser Box, der heißt Untitled States Of, den würde ich hier gerne spielen. We'll be right back. 1 Live 4, das war ein Beitrag von Maus on Mars aus der angesprochenen Sonic Box, die ich natürlich, wie so häufig auch in den vergangenen knapp 15 Jahren, zunächst mit etwas spitzen Fingern angefasst habe, ist ja klar. Denn viele Tracks kippen ständig um, brechen, erfordern höchste Konzentration. Es ist schlechterdings unmöglich, bei der Musik des Sonic-Labels beispielsweise am Rechner zu sitzen und konzentriert in irgendwelchen Fußballberichten zu lesen oder sonst was zu tun, zu telefonieren. Man muss sich schon ein bisschen darauf einlassen. Aber ich stellte fest, verdammt nochmal, man kann das ja super in einer Linie hören. Dass das so ist, dafür ist verantwortlich Frank Dommert, den ich namentlich eben schon erwähnte. Der hat diese Box zusammengestellt, auf der sich zum Beispiel auch der durchgeknallte Hardcore-Breakbeat-Artist Jason Forrest befindet, der sich früher Donna Summer nannte, aber per Gerichtsbeschluss diesen Namen nicht mehr führen durfte. Ab einem gewissen Zeitraum. So, ich möchte weitermachen mit einem Titel, der mir auch so mehr oder weniger die Schuhe ausgezogen hat. Einem Beitrag aus dieser Box, der stammt von Workshop. Die können auch Krautrock. Zunächst überraschte mich dieser sehr Folksong-artig angelegte Track. Dann war ich kurze Zeit in der Überlegung, meine alten Witthüser Westrup-Platten rauszupacken, denn so in diesem Gestus bewegt sich der Track. Aber dann passieren innerhalb des Titels natürlich Dinge, die den Track selber wieder Lichtjahre von den angesprochenen Witthüser Westrup entfernen. Workshop hier mit der Frage, für wen aus der Sonicbox. Flecken ja schon her, und es tritt dich auch manchmal. schmeißen und das Leser so wie aus allen Beinen Körper teilen, wir alle Wunderleichen reißen. Ach, herrje, ja, aber am Ende will man's doch. Du, das machst du dir zu einfach. Sonic, die Box daraus hier, ein Titel von Workshop, finde ihn wirklich umwerfend gut. Das wollte ich sagen. Einen Track würde ich gerne noch spielen und mich hier jetzt schon mal bei dieser Gelegenheit dann auch verabschieden wollen. Bevor ich das tue, sage ich aber wohl besser, ich überlege gerade, was ich zu spielen beabsichtige. Es gibt da ein Album, ich habe auch bereits Musik daraus gespielt, das aus 14 Titeln besteht, von denen nicht einer aus der Feder des Mannes stammt, der für dieses Album verantwortlich ist. Die Lösung des Ganzen ist relativ simpel. Mutants, also Mutanten, das Album des Amerikaners Opo Lopo besteht ausschließlich aus Remixen, die dieser für die entsprechenden Künstler gemacht hat. Darunter befinden sich auch hierzulande recht bekannte Leute, wie zum Beispiel Ursula Rucker, Talib Kweli, möglicherweise auch der Jazzsänger Gregory Porter, der im letzten Jahr ein Album veröffentlicht hat, das doch für einige Furore sorgte. Water heißt dieses Werk, das auch für, da bin ich mir im Moment nicht ganz sicher, Preise vorgeschlagen wurde, die möglicherweise auch erhalten hat. Das muss ich noch recherchieren. Auf jeden Fall ist auf diesem Water-Album von Gregory Porter ein Titel namens 1960 Watt in einer 12-Minuten-Version. Die wird hier ein ganz klein bisschen auf 8 Minuten runtergestrippt, im Remix, wie gesagt, von Opo Lopo, und findet sich entsprechend auch auf dessen Album. Das heißt Mutants. Und mit diesem Album möchte ich mich verabschieden. Genau so machen wir's. Mein Name ist Klaus Vier. Jetzt die Danksagung an dich, an euch für eure Aufmerksamkeit und der Wunsch, alles Gute für euch in dieser Woche. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann hier bei Gelegenheit wiederhören. Mein Name ist Klaus Vier, alles Liebe, ciao. We'll be right back. 1960 who, 1960 what, 1960 who, 19, hey, the Motor City is burning. That ain't right. 1960 what, 1960 who, 1960 what, 1960 who, 19, hey, the Motor City is burning, y'all. That ain't right. People standing on the balcony of the Lorraine Motel. Shots rang out. Yes, it was a gun. He was the only one to fall down, y'all. That ain't right. Then his people scream. Ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for street light. Just burning real bright. Some folks say we gon' fight, 'cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City is burning, y'all. Mr. Policeman thought it was a gun, thought it was the one, shot him down, y'all. That ain't right. Then his mama screamed, ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for street light. Just burning real bright. Some folks say we gon' fight, 'cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City's burning.